Professor Schei bot großzügige Hilfe an. Er arbeitete mit den Jungen das Tagebuch durch und erörterte einige wichtige Fragen mit ihnen. Beispielsweise bemühte er sich herauszufinden, weshalb Java Jim so gut Bescheid wusste. Unter dem 11. November des Jahres 1872 hatte Gunn eingetragen, zur Zypresseninsel gesegelt, mit schwer beladenem Boot fast gekentert, Besitzer der Insel ging auf Vorschlag ein. Zypresseninsel? Wieso Zypresseninsel? Was hat Angels von dort geholt? Es gibt nur eine Insel hier in der Nähe, auf der Zypressen wachsen. Nur sie kann er gemeint haben. Und wenn wir wissen wollen, was er von dort geholt hat, dann würde ich sagen, fahren wir doch hin und sehen uns dort um, nicht wahr? Ich weiß, welche Insel Sie meinen, Herr Professor, aber die ist unbewohnt. Aber das macht doch nichts. Vielleicht hat Angels eine Zypresse geholt und als Wegweiser für den Schatz aufgestellt. Du spinnst, Bob. Warum? Eine Zypresse kann im Nebel richtig geisterhaft aussehen. Du spinnst trotzdem. Kommt, Kinderlein, zankt euch nicht. Wir fahren zur Insel. Justus hatte geschwiegen. Er glaubte nicht daran, dass es auf der Zypresseninsel etwas Wichtiges zu entdecken gab, und er behielt recht. Der Besuch auf der Insel war eine einzige Enttäuschung. Aber auch Bob sah sich bestätigt. Es war neblig und die Zypressen sahen geisterhaft aus. Welche Rolle aber spielte die Insel für Gunn? Eine harte Nuss für die drei Fragezeichen. Sie trafen sich in der Zentrale, um sich zu beraten. Clanny war dabei. Was schreibt Old Angel sonst noch? Dass er beobachtet wurde. Er fühlte sich bedroht. Immerhin ging es um den Schatz. Na hier, 5. Dezember. Nach Santa Barbara. Lauras Überraschung braucht noch eine Zierde. Etwas Hübsches gefunden. Billig erstanden, weil Betrieb vor kurzem völlig ausgebrannt. Ausgebrannt? Das müsste zu klären sein. Ja, glaube ich auch. Hier ist noch etwas. Von den Gebrüdern Ortega erfahren, dass mein Auftrag fertig ist. Ich habe mich nach diesen Ortegas erkundigt. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Nein. Was ist mit denen, Just? Die Ortegas waren Inhaber eines Steinbruchs mit einer Ziegelei in Rocky Beach. Also hat Angels eine Ladung Ziegel oder Steine bei ihnen gekauft. Die Firma existiert übrigens noch. Ob die Akten von damals noch haben? Ja, das werden wir erfragen. Aber vorher müssen wir nach Santa Barbara ins Stadtarchiv. Du glaubst, da steht, wo es Anfang Dezember 1872 gebrannt hat? Ja, Angels spricht von einem Betrieb. Sowas wird vermerkt. Ich frage Patrick, ob er uns hinfährt. Hier ist es. Ein Mr. Jesse Whitmer führt das Archiv der Stadt. Kommt, wir gehen rein und fragen ihn. Klingel mal, Jörg. Das habe ich ja gerade vor, Clanny. Habt ihr das gehört? Da ist jemand weggelaufen. Die Haustür ist ja gar nicht zu. Mach sie mal weiter auf. Hallo? Hallo, ist da wer? Ruf doch jemand, seid mal still. Helft mir doch. Tatsächlich, da ist jemand in Not. Kommt schnell. Hilfe. Hilfe, ja, hierher. Da muss es sein, hinter der Tür. Mach doch auf. Ich bin ja schon dabei. Hier ist das Archiv. Ein alter Mann, er liegt auf dem Boden. Ja. Da neben dem Tisch. Bitte helft mir doch. Sofort, Sir. Wollen Sie aufstehen? Ja. Ui. Ach, ja, ja. Danke. Setzen Sie sich auf den Stuhl, Sir. Ach nee. Danke, Jungs. Danke. Was ist denn passiert? Sind Sie überfallen worden? Ein Kerl mit einem Bart. Er hatte Narben im Gesicht. Eine Matrosenjacke hatte er an. Die war ihm viel zu groß, aber wer seid ihr denn? Was wollt ihr hier? Java Jim. Das muss Java Jim gewesen sein. Ihr kennt den Kerl? Vielleicht, Sir. Wir ermitteln in einem Kriminalfall und brauchen eine Auskunft aus dem Stadtarchiv. Ja, die will ich euch gern geben, wenn ihr dafür Java Jim dingfest macht. Was wollte dieser Mann von Ihnen? Ja, er wollte etwas von einem Feuer wissen, das in einem Geschäftsbetrieb im Jahre 1872 ausgebrochen ist. Und was haben Sie Java Jim gesagt? Ich kam nicht dazu, ihm etwas zu sagen. Er trat so unverschämt auf, dass ich ihn zurechtwies. Da fiel der Kerl über mich her und schlug mich nieder. Dann hat er sich den Abschnitt selbst aus dem Archiv geholt. Selbst? Und er hat ihn mitgenommen? Ja, wissen Sie, was darin stand? Ach, das kann ich herausfinden. Wirklich? Würden Sie es versuchen? Ja, ich habe alles auf Mikrofilm aufgenommen. Also, gib mir doch mal den Kasten daher, ja. Ja, den da. Bitte. Danke.